psychischen Bereich und den damit verbundenen Verlust der Aufenthaltsqualität im gesamten Citygebiet. Und so ist das Gebot der Stunde und das befürworten die Menschen im Lande, insbesondere sie, meine Damen. Yeah. Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, da hilft nur noch Hubschraubereinsatz. Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz. Scheinasylanten, Scheinasylanten, überall, überall Scheinasylanten. Da hilft nur noch Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz, Hubschraubereinsatz.